Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einem weiteren möglichen Dürrejahr. Es könnte in diesem Jahr sogar noch trockener werden als im vergangenen. Die Politik diskutiere intensiv darüber, wie die Hilfe zur Selbsthilfe für die Betroffenen besser werden kann, sagte der CDU-Politiker Alois Gehrig am Morgen hier im Deutschlandfunk. Ich meine, als verantwortlicher Politiker muss man natürlich schon aufpassen, wie man mit öffentlichen Geldmitteln umgeht. Und man kann erst dann eingreifen, wenn tatsächlich die Not greifbar und nachweisbar ist. Deswegen kann man nicht in vorauseilendem Gehorsam hier Gelder zur Verfügung stellen. Aber wir diskutieren auch in unserem Ausschuss darüber, wie es weitergehen könnte, wenn es so trocken bleibt, wie weit wir insbesondere Waldbesitzer unterstützen können und dafür Sorge tragen können, um die Katastrophe eben nicht noch größer werden zu lassen wie im letzten Jahr. Der CDU-Politiker Alois Gehrig. Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sind in Wladiwostok zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte die Atompolitik Nordkoreas stehen. Frank Eichmann. Das Treffen begann klassisch mit Händeschütteln und dem kurzen Austausch von Freundlichkeiten vor laufenden Kameras. Die bilateralen Beziehungen auszubauen sei ein wichtiger Punkt, so Präsident Putin. Vor allem aber wolle Russland sondieren, wie es helfen könne, den koreanischen Dialog und die Beziehungen Nordkoreas zu den USA zu normalisieren. Kim Jong-un lobte die traditionell freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder und ergänzte, die gesamte Weltgemeinschaft schaue auf die koreanische Halbinsel, man werde diskutieren, wie die Lage zu regeln sei. Gemeint das nordkoreanische Raketen- und Atomwaffenprogramm, Grund für internationale Sanktionen, an deren Aufhebung sowohl Nordkorea als auch Russland interessiert sind. Die Grünen-Politikerin Marie-Louise Beck vom Zentrum Liberale Moderne sagte im Deutschlandfunk, sie könne sich vorstellen, dass Russland, anders als bislang angekündigt, die UN-Sanktionen gegen Nordkorea missachten könnte. Wir haben immer wieder erlebt, dass Putin ausschert und dass internationale Vereinbarungen ihn nicht interessieren, genauso wie ihn das Völkerrecht nicht interessiert. Also ich halte da alles für möglich. Sicherlich ist es für Kim Jong-un ein großes Geschenk, wenn ihm ermöglicht wird, zwischen Trump und Putin hin und her zu pendeln und insbesondere Trump zu zeigen, gut, wenn ich von dir nicht das bekomme, was ich will, dann gehe ich eben zu Putin oder auch nach China. Das ist ein diplomatisches Geschenk. Ob das dann letztlich die Situation seiner Bevölkerung verändern kann, ist zu bezweifeln. Aber darüber wird ja auch leider nicht gesprochen. Die Grünen-Politikerin Marie-Louise Beck. In Peking hat die zweite sogenannte Seidenstraßenkonferenz begonnen. Dazu sind 37 Staats- und Regierungschefs nach China gereist. Für Deutschland nimmt Wirtschaftsminister Altmaier teil. Axel Dorloff. Die Initiative Neue Seidenstraße gilt als Kern der chinesischen Außenpolitik. China möchte ein neues Handelsnetzwerk zwischen Asien, Afrika und Europa schaffen und finanziert dazu neue Häfen, Eisenbahnlinien, Straßen und Industrieparks. China verspricht den Ländern dabei Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung. Kritiker befürchten, dass vor allem chinesische Unternehmen profitieren und China mit seinen Krediten gerade kleinere Länder in die Schuldenfalle lockt. Deutschland, Frankreich und auch Großbritannien haben eine Erklärung Chinas zur neuen Seidenstraße bislang nicht unterschrieben. Zu groß sind die Bedenken, dass Transparenz, faire Ausschreibungen und verbindliche Handelsregeln auf der Strecke bleiben. In der Stadt Pugoda auf Sri Lanka hat es eine Explosion gegeben. Ob es ein Anschlag war, ist noch nicht bekannt. Unterdessen verschärfen sich in Sri Lanka die Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften. Bernd Muschborowska. Am Rande von Negombo leben Flüchtlinge aus Pakistan, Mitglieder der muslimischen Sekte der Ahmadiyya, die in ihrer Heimat diskriminiert und verfolgt werden und deshalb nach Sri Lanka geflohen sind. Doch nun sind sie auch hier nicht mehr willkommen. Da sie in den vergangenen Tagen mehrmals angegriffen wurden, sind Dutzende Familien aus Negombo geflohen. Während die Spannungen zwischen den Religionsgemeinschaften in Sri Lanka wachsen, haben sich muslimische Organisationen von den islamistischen Attentätern distanziert, die für die Anschlagsserie am Ostersonntag verantwortlich waren. In einer gemeinsamen Erklärung bekräftigten sie, dass Extremismus im Namen des Islam in keiner Weise ihre Religion repräsentiere. Malaria ist mit etwa 200 Millionen Erkrankten pro Jahr die häufigste Infektionskrankheit der Welt. Darauf will der heutige Weltmalaria-Tag aufmerksam machen. In Malawi hat in einem Pilotprogramm die weltweit erste Impfkampagne zum Schutz gegen Malaria begonnen. Gegen die Ausbreitung der Krankheit müsse wesentlich mehr getan werden, das sagte die SPD-Politikerin Heidemarie Wieczorek-Zeul im Deutschlandfunk. Es kann auch nicht die anderen Präventionsmethoden im Kampf gegen Malaria ersetzen. Sie kann sie aber ergänzen und deshalb ist es wichtig, weil es in der Tat der erste Malaria-Impfstoff ist. Und es fehlt auch Engagement der entsprechenden Firmen, wobei die Firma GlaxoSmithKline, die ja jetzt diesen Impfstoff entwickelt hat, jahrelang, man möchte sagen jahrzehntelang, da vorbereitende Arbeit geleistet hat. Aber sozusagen das Engagement insgesamt müsste stärker sein und auch die Finanzierung müsste stärker sein.